ja, erstmal ging es um das abstrakte Modell, aber da sind wir irgendwie weit entfernt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn heute eigentlich noch möglich? Was kann man machen, was so in die Richtung geht? Gestern hatte ich da diese Idee dieses freien Design-Meta-Projekts, das Universal Production Set vorgestellt. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Teil dessen, was da passiert und noch passieren wird. Aber, also was in diese Richtung geht, ob ein konkretes Projekt erfolgreich ist, das muss man dann immer sehen. Da tut sich was. Jetzt habe ich noch einen anderen Vorschlag hier, der noch über Design hinausgeht, weil Design allein ist ja noch keine Produktion. Und was ich mir erstmal angeschaut hatte jetzt für dieses sogenannte Commons Network, was ich gleich vorstellen werde, erstmal Inspirationsquellen waren eben die Praktiken der Commons-basierten Peer-Produktion, die Benny schon am Anfang vorgestellt hatte und die im ganzen Seminar schon Thema waren. Also in erster Linie erstmal eben, ja, was passiert in der freien Software-Szene, Wikipedia und Creative Commons, wie funktionieren diese Sachen. Aber eine weitere wichtige Inspirationsquelle, da konkret dafür, wo ich gleich noch ein bisschen was zu sage, sind die freien Funknetzwerke. Sowas wie Freifunk zum Beispiel ist da in Deutschland das wichtigste Projekt. Das ist eine andere Form von Peer-Produktion. Wir hatten auch irgendjemand, der sagte, der selber einen Knoten, ich weiß nicht mehr genau wer. Du warst das eigentlich. Genau, also hier hatte ich mal von FreeNetworks.org, ist da so eine internationale Website, wo dann viele dieser ganzen Projekte gesammelt werden, verlinkt werden. Ein freies Netzwerk ist also definiert als ein Computernetzwerk, wo einfach Leute ihre Computer und ihren Internetzugang zur Verfügung stellen, üblicherweise per Wi-Fi, und dann erlauben, also per WLAN, dass im Grunde sich jeder an diesen Computer verbinden kann, also ein offener WLAN-Knoten, und entweder dann der Traffic ins Internet weitergeleitet werden kann, oder ja, also der Knotenpunkt, der Internetzugang wird allen zur Verfügung gestellt. Das ist also insofern interessant, weil hier durchaus schon eine im weiteren Sinne physikalische Ressource, also eine Ressource, die nicht frei kopierbar ist. Das ist nicht wirklich physikalisch, aber es ist eben auch nicht frei kopierbar, anders als freie Software. Es gibt immer nur eine beschränkte Kapazität und diese beschränkte Kapazität wird aber geteilt mit denen, die sie nutzen wollen. Ja, und da gibt es so ein sogenanntes, also das heißt auf Pico-Peering Agreement, da gibt es so ein Agreement, was all diesen Netzwerken zugrunde liegt. Eigentlich, das legt einfach so ein paar Bedingungen, auf die sich da die Knotenbetreiber einlassen, auf die sich die Nutzer dann einlassen sollen, wenn sie das benutzen. Das erste Punkt ist da eben Free Transit, also freie Durchleitung, dass man kostenlos da ins Internet, also in diesem Fall dann auch kostenlos ins Internet kommt. Zweitens offene Kommunikation, dass also der Knotenbetreiber diese Information zugänglich macht, also wie man sich zu seinen Knoten verbindet unter einer freien Lizenz. Sonst könnte man das ja, also man darf dafür dann kein Geld nehmen oder sowas oder das geheim halten, sonst wäre es ja kein freies Funknetz. Gut, dritter Punkt, klar, wie bei freier Software, es gibt keine Garantie. Man verkauft denen ja nichts, kann also auch keine Garantie erwarten. Und das darüber hinaus sind im Grunde noch lokale Erweiterungen, dass der Nutzer, der Knotenbetreiber, der hat ja auch Verantwortung, dass er dann mit gewissen Spielregeln festlegen kann, auch was man machen sollte und was man nicht machen soll. Es ist also eine Idee hier, dass man eine lose Definition hat, ein Agreement, auf das sich die Beteiligten einlassen und unterhalb dieses Agreements, durch dieses Agreement wird das Ganze dann vermittelt. Auch interessant ist, dass diese Funknetze nicht nur Zugang zum Internet bieten, sondern auch, wenn sie groß genug sind oder wenn sie dicht genug sind, selber noch ein alternatives Netzwerk etablieren. Das ist ein sogenanntes Mesh-Netzwerk, nämlich, dass sich die Knoten einfach direkt, wenn mehrere Computer in der Nachbarschaft sind, dann verbinden die sich miteinander und dann kann man auch von einem Computer zum anderen Traffic, also Daten weiterschicken, indem sie direkt durch die schnellste Verbindung da über diese WLAN-Verbindung zwischen verschiedenen Computern die Daten weitergeleitet werden. Man muss also nicht unbedingt ins Internet gehen, sondern es ist hier so ein Netzwerk, das spontan dadurch entsteht, dass hier verschiedene Computer auf gleichberechtigter Basis ihre Verbindungen zusammenschalten. Es braucht ja also keine, anders als im Internet, braucht es keine zentrale Autorität, es braucht keine zentralen Router-Anlaufstellen, über die das Ganze vermittelt wird, sondern es ist einfach ein Netzwerk, was spontan entsteht, wo alle beteiligten Computer gleichberechtigte Nodes sind, wo es keine hierarchischen Strukturen gibt. Und diese Mesh-Netzwerke, die sind auch selbstteilend, also die konfigurieren sich immer um, wenn ein Computer ausfällt, dann bricht das Netzwerk nicht zusammen, sondern dann werden halt die Verbindungen immer wieder umberechnet, sodass es dann alle Daten immer noch auf schnellstem Wege weitergeleitet werden, aber der Weg wird dann eben neu berechnet. kann natürlich passieren, wenn jetzt ein Computer rein physikalisch die einzige Verbindung ist zwischen zwei verschiedenen Regionen des Netzwerks und diese WLAN-Verbindung dann wegbricht, dann kann es natürlich sein, dass das Netzwerk auseinanderbricht, dass es einfach keine alternative Verbindung gibt. Dann ist das Netzwerk in zwei Teile geteilt, aber sofern genug alternative Computer in der Nähe sind, die auch WLAN-Verbindungen zur Verfügung stellen, solange kann das Netzwerk, bleibt das Netzwerk als Netzwerk enthalten und erhalten und passt nur seine Struktur an. Ja, und die Überlegung hier von diesem Commons-Netzwerk ist, ob man nicht durch dieses freie Teilen einer physikalischen Ressource ebenfalls so ein Netzwerk aufmachen kann, wo dann Leute vieles, also alles, was sie teilen wollen und teilen können, eben miteinander teilen oder auch gemeinsam produzieren, dann anderen zur Verfügung stellen. Also hier, wie, was könnte man Teil eines solchen Commons-Netzwerks sein? Also einmal, das hatten wir gestern schon besprochen, dass man anderen eben sein Wissen zur Verfügung stellt, eben sei das in Form von freier Inhalte, wie das man zu Wikipedia beiträgt, sei es in Form freier Software, aber es kann eben auch so Wissen sein, wie man Produkte produziert, und das wäre dann eben dieses Upset, das Universal Production Set, was ich gestern angesprochen hatte. Das zweite ist aber hier, wie bei diesen WLAN-Knoten, dass man die Dinge teilt, die man selber hat, sofern man sie nicht selber braucht. Also ich nutze ja diesen WLAN-Knoten auch selber für mich, ich nutze ja meinen Computer, aber ich habe eben Kapazität übrig und ich stelle ich anderen zur Verfügung. Oder vielleicht habe ich auch etwas, was ich gar nicht mehr brauche, auch das kann ich dann anderen zur Verfügung stellen. Und der dritte Punkt und irgendwie der interessanteste Punkt ist, dass man ja auch auf einer solchen freien Basis das teilen kann mit anderen, was man gerne macht, wenn man eben bestimmte Dinge macht, die was herauskommt, was nützlich ist für andere, so wie Leute, die freie Software schreiben. Dass man da ein Projekt startet und man auf solcher freien Basis, wo also nur per Agreement, ohne dass jetzt gerechnet wird oder so, die Ergebnisse dieses Projekts anderen zur Verfügung gestellt werden. Das ist so die Kernidee. Also was könnte dann in einem solchen Netzwerk präsent sein? Also einmal auf Seite der Güter, die es in diesem Netzwerk gibt, da habe ich einmal den Begriff Shares, also geteilte Güter, verwendet für Güter, die jetzt irgendwie gemeinsam genutzt werden. Also eine Form, wie solche gemeinsame Nutzung aussehen kann, ist die parallele Co-Benutzung, also wie hier bei diesem WLAN-Knoten. Ich nutze den Computer selber, andere nutzen ihn auch, indem sie sich einfach auf meinen WLAN-Knoten einklinken ins Netzwerk. Es kann aber auch sein, zum Beispiel, dass ich einen Platz habe, halt irgendwie, wenn man einen Platz hat, wo es Waschmaschinen gibt, also sowas in öffentliche Waschküche oder ähnliches, also könnt ihr auch andere Dinge oder irgendwie Geräte, die man selbst immer nicht braucht, die man dann zur Verfügung stellt. Oder serielle Co-Benutzung. Auch dafür gibt es schon Beispiele, zum Beispiel sowas wie, dass man Bücher an andere weitergibt. Da gibt es spezielle Projekte für, die funktionieren nicht so gut, weil das eine relativ beschränkte Community ist. Aber vielleicht, wenn man das... Bookcrossing funktioniert das super. Ja, genau, also Bookcrossing funktioniert, also das sind zwei verschiedene Dinge, aber Bookcrossing habe ich dann eher unten unter Floater einsortiert. Also die Co-Benutzung würde heißen, ich brauche das Buch temporär nicht, möchte es aber wieder haben, dann stelle ich es anderen temporär zur Verfügung, aber es bleibt erstmal mein Buch. Aber jetzt, was die öffentlichen Stadtbüchereien machen, das wäre jetzt nicht so ein Buchverleih in dem Sinne, weil das ja noch... Naja, das ist halt, die sind halt keine Peers in diesem, also die das ist ja eine spezielle Struktur. Aber die gehen natürlich auch in die Richtung. Oder eben serielle Co-Benutzung kann auch sein bei einem ambitionierteren Sache, dass es eben Wohnungen gibt und irgendwie, ich kann nicht parallel zu anderen in der Wohnung leben oder will es nicht, aber wenn ich die Wohnung nicht mehr brauche, dann kann ich eben jemanden anders suchen, der dann darin wohnt. Das sind ja jetzt so Formen, die also im Altersleben durchaus existieren. Also es gibt ja Menschen, die Bücher verleihen. Und wenn ja, es geht im Grunde hier nur ein... Du kannst Nachmieter werden, das ist ja jetzt so relativ bekannt. Ja, Nachmieter natürlich, dann gehört dir die Wohnung ja nicht, dann müsstet ihr sie mieten. Hier geht es zwar darum, dass man die Wohnung da selber produziert hat. Also gut, da werde ich nachher noch, also... Ach so. Wie auch immer, also sind nur Beispiele dafür, dass man halt... oder was es zum Beispiel bei Wohnungen gibt in diese Richtung, ist dieses sowas wie diese Projekte... Also einmal Couchsurfing, dass man eben andere in seine Wohnung, das ist dann wieder parallele Co-Benutzung vielleicht, dass man andere in die Wohnung aufnimmt, auf diese Weise so eine selbstorganisierte touristische Infrastruktur eigentlich existiert. dass Leute irgendwie überall in der Welt eigentlich Partner finden, bei denen sie wohnen können, dieses Couchsurfing-Projekt, oder eben so, was es ja auch gibt, was ein bisschen in diese Richtung geht, dass man eben, wenn man selber verreist ist, die eigene Wohnung so lange anderen zur Verfügung stellt, also dass man einfach... Schlafbuch der Erdenbürger zum Beispiel. Den kenne ich nicht, aber ja, da gibt es verschiedene... Schlafbuch der ErdenbürgerInnen. Ja, das heißt, das ist auch so, auf Gegenseitigkeit stellt man seine Wohnung kostenfrei zur Verfügung. So ja, da gibt es allerhand Projekte, ja, sowas. Ja. Oder sowas, dass man ein Repository aufbaut, also irgendwie, ich weiß nicht, wenn man auf Deutsch sagt, zum Beispiel eine Bibliothek, wo irgendwie vielleicht jeder, also verschiedene Leute, irgendjemand müsste dann einen Raum in seiner Wohnung oder irgendwo einen zugänglichen Raum zur Verfügung stellen und dann könnte man sich in so einer Nachbarschaft so eine selbstorganisierte Bibliothek aufbauen oder dass es eine Reihe von Werkzeugen gibt, auch dann, auf das dann die Leute in der Gegend Zugriff haben. Das ist also die gemeinsame Nutzung von Büchern, die vorhanden sind und gemeinsam genutzt werden können. Oder auch ein, ich habe das jetzt offenen Produktionsort genannt, weil aus der Überlegung heraus, da werde ich jetzt nicht, also vielleicht kann man später noch drüber reden, dass es mittlerweile schon oft möglich ist, dass man auch physische Dinge relativ selbstständig mit nicht allzu viel technologischer, also mit nicht allzu viel Aufwand an Produktionsmitteln produzieren kann. Ein Beispiel wäre für sowas, dass man einen Ort hat, wo on-demand Bücher und andere Medien hergestellt werden können. Also so eine kleine Buchwerkstatt, also für CDs zum Beispiel, DVDs ist das ganz einfach, weil da reicht im Grunde ja schon ein Computer, um die CD oder DVD zu pressen. Und dann braucht man im Grunde nur noch einen Drucker oder irgendwas, um dann vielleicht auch ein schönes Cover zu gestalten, wenn man das will. Und Bücher ist auch nicht so viel komplexer, da braucht man einen Computer und einen Laserdrucker, um die auszudrucken. Und dann braucht man im Grunde noch Maschinen, um dann das Buch zu binden. Und diese Maschinen sind teurer, aber das ist auch nicht mehr so die Welt. Also dass man, wenn dann jemand das hat oder so, Blender und Schneidemaschinen, oder eben sich Leute zusammenschließen, um sowas zu organisieren, aber eben dann erstmal nicht nur für sich selbst, sondern als einen solchen offenen Platz letztlich im Internet registrieren über dieses Commons-Netzwerk, dass andere dann diesen Platz finden können und nutzen können, wenn sie wollen. Vielleicht interessant, es gibt da vom MIT ein ganz interessantes Projekt, ich habe jetzt dummerweise den Namen vergessen, aber wo sie so solche Plätze vor allem in der dritten Welt einrichten, mit dann schon richtigen Produktionsmaschinen, also mit CNC-Maschinen und ich glaube auch so allen möglichen Sägegeschichten und so. Und die haben irgendwie so 5, 6 solche Labore, heißen die bei denen, glaube ich, irgendwie weltweit installiert und da sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Also, wo dann irgendwie Kinder in Uganda auf einmal irgendwelche Sachen machen, die sie dann am MIT weiterentwickeln und so. Also, kannst du einen Link rumschicken? Ja, yeah, habe ich schon mal. Aber kann ich auch gerne nochmal. Ich weiß jetzt dummerweise den Projektnamen nicht. Fällt sonst auch niemand ein. Würden auch die sogenannten Hackerspaces also in diese Kategorie fallen? Also das sind Projekte, ja, gibt es in Köln, Wien, ja, auch in Berlin, glaube ich. Also Leute, die sich zusammengetan haben, sich Räumlichkeiten geschaffen haben und sehr lockere Zugangsregeln haben. Also Leute gehen, das wäre eigentlich auch so ein Zugriff auf Werkzeuge haben. Ja. Das wäre auch so ein offener Produktionsort. Genau. Gut. Also was ist dann neben den Shares, das sind also Güter, die geteilt werden, wo es aber vielleicht sowas wie einen Eigentümer gibt oder jemand, der sich speziell darum kümmert. Und dann das Zweite, was es dann noch geben kann, das nenne ich Floaters, könnte man vielleicht als Leasegut oder so übersetzen, also das wäre dann eher sowas wie dieses Book-Crossing, das Benny genannt hatte, dass es viele Dinge gibt, die man da nicht mehr braucht, aber die auch noch nicht kaputt sind oder noch nicht weggeschmissen werden müssen. Und da gibt es heute eben sowas wie dieses Book-Crossing, dass man in Bücher, also ich sage einfach, ich habe was ich nicht mehr brauche, wen interessiert es denn? Auch da gibt es natürlich heute sowas wie Verschenkbörsen, aber das ist halt alles relativ zerfallen, dass man hier so einen Rahmen bietet und auch vielleicht Leute auf neue Ideen bringen, weil eben viele Leute auch Dinge bei sich zu Hause rumstehen haben, die sie eigentlich nicht mehr wirklich brauchen und die sie aber auch nicht, ja, verkaufen lohnt sich dann nicht oder sowas oder man will es nicht und dann aber denkt, dass man vielleicht jemand anders gebrauchen kann, dann könnte man so per Floater sowas einfach weitergeben an die es interessiert. Also es gibt inzwischen auch in einigen Städten, glaube ich, schon so Bücherschränke, öffentliche Bücherschränke auf einer Stadtverwaltung. Und liegen die auf der Straße manchmal am Bürgersteig? Ja, ja, also ich, ja, ja, also ich bin im Augenblick dabei auszusortieren und ich stelle an der Bushaltestelle immer so einen Kasten, da war so ein Zettel dran, Bücher zu verschenken, zu mitnehmen, an die nächste Bushaltestelle und dann geht das immer relativ schnell weg. Bis auf die alten arbeiterbewegungsmarxistischen Texte. Ja, da musst du einen Preis dran schreiben. dass du sowas nicht bei dir hörst. Also die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen und sowas, das ist von Mao, das war sehr lange stand das da. Ansonsten Läden fallen ja auch in die Kategorie im Grunde, oder? Ja, nur da gibt es halt so ganz viele Dinge, wo man eigentlich immer. Da fehlt halt so die Vernetzung. Also man muss im Grunde dann auch bei Buchcrossing ist es ja mehr Zufall, ob man dann ein Buch findet, was einen interessiert. Während hier die Idee ist, dass man es erstmal im Internet ankündigt und dann kann sich der, der etwas loswerden möchte, und dann kann man vielleicht entweder gezielt nach dem suchen, was da angeboten wird von Leuten, oder man registriert sich auch, dass man benachrichtigt wird, wenn es ein bestimmtes Buch gibt, dass man also ein bisschen, das sind alles Dinge, die sind vorhanden, aber... Tauschticket ist, glaube ich, eher das Tauschprinzip, oder? Also, dass du dann auch irgendwie als Gegenleistung ein Buch investierst, hier ist es ja ohne Gegenleistung. Recycle. Aber es gibt welche, die nach der Aber da kannst du dir halt Bücher aussuchen, die musst du nicht finden. Ja, ja, genau, aber das ist halt irgendwie nicht mehr dieser freie Charakter wie hier, sondern eher so eine Tauschplatte. Ja, das Interessante wäre doch, wenn das dediziert freie Sachen sind, also die nicht dadurch, dass sie halt weitergegeben werden, dann unfrei werden. Dazu komme ich noch gleich. Ja, also was ist da noch möglich? Ja, das dritte, das ist so ein bisschen eine Erweiterung. Also das wäre dann ein Projekt, ich nenne es eine Quelle, oder? Es gibt ja auch den Begriff Open Source als Synonym für freie Software und hier könnte man dann von einer Open X Source zum Beispiel eine offene Quelle für X zum Beispiel. Eine Open Food Source wäre dann ein Projekt, was also Nahrungsmittel produziert. Da gibt es auch schon allerhand Projekte, die also oft so können Eigenbedarf sind, aber vermutlich teilweise Eigenbedarf, teilweise Hobby, wo also vermutlich auch oft etwas für andere abfallen würde, wenn das Projekt eben, weil das ja auch vieles Hobby ist, einfach Sachen, die man gerne macht. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, was für Projekte für solche offenen, als solche offenen Quellen geeignet wären. Wer da was machen könnte, wer da was machen will. Ja, und das logische Gegenstück, wer auch gebraucht wird, sind sogenannte Sinks, also das ist dann der Gegenteil sozusagen, ein Abfluss, wörtlich genommen. Also das sind einfach Leute, die sich dafür interessieren, was im Netzwerk zu haben sind und die eben dann diese Güter nutzen, also Konsumenten sozusagen. Das ist dann das logische Gegenstück zur Quelle. Ohne die macht das Ganze natürlich auch keinen Sinn. Ja, und dann, was Thomas John angesprochen hatte, eben was er auch vorgeschlagen hat, jetzt gibt es hier, man hat die Möglichkeit, ja, also Güter, die man selber produziert hat oder die man selber zur Verfügung hat, ins Netzwerk einzustellen. Und das ist ähnlich wie bei dieser Familie von Creative Commons Lizenzen, wo es verschiedene Modulsysteme gibt. Die Leute, die diese Dinge einstellen in das Netzwerk, dann bestimmte Constraints vor, also bestimmte Richtlinien, bestimmte Regeln festlegen, gemäß denen diese Dinge geteilt werden können. Also ein solcher Constraint wäre eben permanent. Das ist sowas, dass man sagt, zum Beispiel ein Floater, ein Fließgut, soll permanent Teil dieses Netzwerks bleiben, was eigentlich so ein Verbot der Reprivatisierung ist. Hierbei geht auch ein bisschen in die Richtung der GPL, aber das nächste auch noch. Also dass man sagt, de facto, wenn ich ein Buch von anderen bekommen habe, dann darf ich es zwar behalten, so viel ich will, aber es ist dann trotzdem nur mein Besitz, es ist nicht mein Eigentum. Das heißt, wenn ich es nicht mehr will, dann gebe ich es bitte an andere weiter, auf dieselbe offene Weise und verkaufe es nicht. Das ist also erstmal eine dieser Anforderungen, dass Güter dann als permanent erklärt werden, dass dieser Constraint angeheftet wird. Und ob man diesen Constraint verwendet oder nicht, das entscheidet eben der, der ihn am Anfang zur Verfügung stellt. Und diese kann man. Willst du den durchsetzen? Also, wer macht das dann? Also, ich denke, das ist bei so kleinen Gütern de facto wäre das dann mehr eine ethische. Und natürlich ist es immer, also auch bei der GPL könnte man ja denken, das kann man doch nicht vor Gericht, weil man weiß ja gar nicht, also wenn dann jemand die Software einfach geschickt in die eigene Software integriert und die ist proprietär, dann merkt man das ja eigentlich nicht. Trotzdem werden da immer, also wenn dann auffällige große Verstöße, da kann man dann durchaus, also ich denke, es wäre sowohl so ein Agreement, was man dann theoretisch vor Gericht durchsetzen kann, aber in vielen Fällen, also die ganze freie Software-Community, Vielleicht ist es mehr auf einer ethischen Basis, dass man erstmal eine ethische Anforderung hat, die aber in bestimmten Fällen dann auch vor Gericht gehen könnte, aber das ist eher erstmal als Anforderung an die Einzelnen wichtig wäre und nicht als absolutes Requirement. Nee, das könnte sich aber auch dadurch ergehen, durch die Art und Weise, wie man das bewerkstelligt. Also wenn man es zum Beispiel so macht, dass diese, wenn es zum Beispiel Medien, Bücher oder sowas sind, wenn die ein Ort haben im Internet, wo man sie identifizieren kann und sehen kann, wo die halt sind, dann kann man den ja fragen, gibt es das jetzt weiter oder nicht. Also und wenn das ähnlich wie Couchsurfing oder so ist, man halt dann sehen kann, wie benutzt derjenige halt dieses Netzwerk, dann sieht man, naja, dem gebe ich lieber nichts, bei dem verschwindet das alles. Und ja, ja, solche ist dann auch so Rating-Reputationssysteme, dass man eben Feedback gibt von anderen und dann nichts sich das rum darf. Ja, bei Büchern kannst du ja eine Kennzeichnung meinen. Ein Passwort, also darf nicht verkauft werden. Weil zum Beispiel ganz anders, weil das immer Lesematerial so beschaffen soll. Die Idee, dass jemand reingucken könnte und genau feststellen könnte, was ich lese, finde ich unangenehm. Ja, klar, weil das kann ich bei dir auch verstehen, bei dir. Aber wir anderen haben ja nichts zu verbergen. Wir haben nichts zu verbergen. Also der nächste? Ja, aber stimmt. Ja, das ist ja ein interessanter Einwand, ne? Also, was so gerade du meinst, der Datenschutz oder was war der? Ja, nee, ja, also einfach, ich finde es so unangenehm, dass jemand genau feststellen konnte, genau was ich lese. Weil natürlich gibt es an bestimmten Stellen auch also durchaus die Möglichkeit. Also, aber ja, das ist die Idee, diese zentrale Controller, also das finde ich eher so in sich. Ja, wie weit dann sowas, also ich denke, was in solchen Netzen immer möglich ist, ist, dass man eben wie bei der Wikipedia oder Couchsurfing auch, dass man unter Pseudonymen teilnimmt, aber dass andererseits immer so eine gewisse Identität da ist, dass Leute wiedererkannt, also dass Leute eine Identität in dem Netzwerk kriegen in aller Regel, weil sie halt irgendwie immer wieder denselben Namen verwenden, das ist durchaus da, also da sind schon gewisse Strukturen der Offenheit, aber Im Open Source Bereich gibt es wahrscheinlich auch so unzählige kleine Verstoße dagegen, aber für den großen Verstoß, wo jemand wirklich Geld mit irgendeinem Produkt verdient, da gibt es Organisationen wie der Free Software Foundation, also die das Docred Deed verfolgen. Ich denke, solche Verstöße werden halt immer dann gravieren, wenn jetzt irgendwie jemand ein Geschäft drauf aufbaut, irgendwie so was frei sich anzueignen und dann weiter zu verkaufen, dann wäre man halt so Verstöße, wo man einschreiten wollte und alles andere ist wahrscheinlich egal. Also mir fällt gerade ein, es gibt doch irgendwie auch so Netzwerke, also ich habe das mal vor Urzeiten, als ich einmal auch diesen Musikspieler da mal eingerichtet habe oder so, gelesen, also da kriegen die dann irgendwie andere mit, welche Art von Musik ich höre und dann bekomme ich Musikempfehlungen in dieser Richtung. Und das wäre jetzt auch schon so ein Punkt, dann gut, da würde ich dann jetzt nicht, aber wenn ich jetzt mal den Ständig Roy Black hörte, wäre das auch, tue ich nicht, ne? Aber jetzt wäre mir das auch unangenehm, wenn andere das dann so mitkriegen, was man dann so hört. Also das finde ich schon nachvollziehbar. Der ist tot inzwischen. Aber das mit der Free Software Foundation finde ich jetzt interessant. Ist es dann tatsächlich so, dass ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland ein Interesse hat, sowas zu verfolgen? Ja. Ja? Also dass auch solche Rechte auf Copyleft geschützt werden, ist das was? Also es ist mehrfach vor Gericht durchgesetzt. Ja, der Staat hat natürlich nicht das Interesse zu verfolgen, aber du als Copyright-Inhaber hast das Interesse, beziehungsweise Free Software Foundation. Und die müssen dann, weil das ein anerkanntes Recht ist, müssen sie dann auch durchsetzen. Das ist ja ein Vertrag, also im Grunde eine Nutzungsregelung. Also das ist ein Vertragsverhältnis und das ist natürlich rechtlich bindend. Super. Ja, und dann über das, gut, permanent ist erstmal für Güter, die einfach existieren, aber gerade für Produktionsmittel, Materialien und Ähnliches wäre dann auch die Klausel, dass es transitiv sein soll. Interessant. Transitiv würde dann bedeuten, dass eben alle Dinge, die mithilfe dieses Produktionsmittels integriert werden oder in die dieses Material oder diese Komponente integriert wird, dass die selber wieder auf dieselbe Weise zur Verfügung gestellt werden, dass sie also auch Teil dieser Commons hier werden. Das ist also so eine Art Copyleft für materielle Güter, dass man sagt, auch da natürlich wieder, ob Copyleft oder nicht, also ob permanent, ob transitiv oder nicht, entscheidet der es am Anfang das Netzwerk einstellt. Und wenn es aber genug solcher transitiver Güter gibt und das Vorteil bringt für die Leute, mit Hilfe dieser transitiven Produktionsmittel sich ihrer eigenen Infrastruktur aufzubauen, dann entsteht da so eine Commons-Infrastruktur, die auch immer weiter anwächst. Ja, ein weiterer Punkt, den wir auch von Creative Commons kennen, den man hier aber, denke ich, ein bisschen abschwächen sollte, ist die Attribution, dass also derjenige, der etwas zur Verfügung stellt, auch gerne dafür anerkannt werden will. Das heißt, dass der Name des Teilenden dann auch genannt wird später. Und Attribution gerade zusammen mit Transitivitätsklausel, wäre es wahrscheinlich, wenn es eine strikte Klausel ist, irgendwie undurchführbar. Also wenn ich ein Haus baue, kann ich nicht irgendwie die Namen von allen, die da Werkzeuge, Materialien beigetragen haben. Also es würde eine exponentiell wachsende Liste werden, aber dass man sagt, ja, appreciated, also ich hätte es gerne, wenn es praktikabel ist, dass man meinen Namen nennt, wenn ich mal was im größeren Namen verwendet, aber das wäre dann anders als die anderen, jetzt keine, meiner Vorstellung nach, keine strenge Anforderung, sondern mehr so eine Wunschäußerung, um das Ganze nicht exponentiell explodieren zu lassen. Ja, und dann gerade für die serielle Kurbenutzung, wenn Leute Dinge hintereinander benutzen, zum Beispiel, dass man etwas verleiht und es wieder haben möchte, dann kann man noch weitere, ist es irgendwie Teil, dass man ein bisschen die Spielregeln festlegt, also zum Beispiel benutze ich das jetzt vor Ort oder kommt es zu mir, wenn es zu mir kommt, also wenn Bücher verschickt werden, die ich lesen will, wer kümmert sich dann um den Transport, muss der Künstler das zahlen oder wie wird das organisiert und ist es vielleicht auch so, dass man da sagt, ja, das Buch bleibt zwar Eigentum desjenigen formell, der es verliehen hat, aber der es leiht, kann es dann auch weitergeben. Also ist das okay, das ist ein Rückgabedatum oder sagt man einfach, behaltet es mal, aber wenn ich es wieder haben will, dann sage ich euch Bescheid. Da kann man so Spielregeln noch festlegen. Oder was ist, wenn der Nutzer das Gut kaputt macht, muss er es ersetzen oder wie wird das geregelt? Da sind also noch weitere Details vorstellbar. Das Thema war ja, wie kriege ich diese Peer-Production in die Produktion der Güter? Und die ganze Zeit redest du eigentlich nur davon, wie man auf Art von Tauschringen und sowas die Güter verteilen kann, wie man sie benutzen kann. Die Hauptfrage, ja, wie kommen wir eigentlich zu dem, was wir brauchen, kam die ganze letzte Stunde überhaupt nicht vor. Da steht sogar noch sowas wie Pays for Transport. Wieso muss ich für irgendwas zahlen, wenn es eigentlich kein Geld mehr gibt? Nein, wir reden ja jetzt über die heutige Gesellschaft erstmal, wo sofern wir halt den Transport nicht selber organisieren müssen, sondern das halt per Post verschickt wird. Von Tauschringen hat er ja auch explizit nicht geredet. Er hat ja eben nicht praktisch jetzt was bezogen auf konkrete Produktionen. Also alle diese Regeln sind ja erstmal nicht nur gemeint für Dinge, die man schon hat und weitergibt, sondern halt auch, wenn man selber produziert, also gerade dieses, entweder sowas, ja, wir werden vielleicht nachher noch, aber ich wollte erstmal so diese Spielregeln erläutern, dass dann, also ob das gut ist, irgendwie so wie wenn es ein Projekt gibt, was Häuser ausbaut, Häuser oder irgendwie Leute dabei unterstützt, ihre Häuser zu bauen oder ähnliches, oder wenn es so ein anderes Projekt gibt, ja, eben wie was Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, auch für alle diese Dinge, die man selber produziert hat, an andere weitergibt. Also hier ist eben immer die Idee, man macht eigentlich das, was man gerne macht, und stellt es anderen frei zur Verfügung. Es ist also nicht so wie in dem Modell für diese Teile, dass jetzt irgendwie Aufwand aufgerechnet wird, sondern es ist einfach, dass man das, was man macht, was man gerne macht oder was man hat und nicht braucht, anderen zur Verfügung stellt. Weil das für den Anfang, glaube ich, wirklich was ist, was funktioniert. Und dann kann man einfach sehen, wie viel ist damit möglich. Was wird daraus eigentlich erwachsen? Kann man das ändern? Also ich teile prinzipiell sozusagen deine Beobachtung. Ich bin jetzt auch gespannt zu hören, wie du denkst, dass man das hinkriegt, dass Leute was produzieren und dann in dieser Weise zur Verfügung stellen. Also diese Motivation zu klären. So. Aber, und natürlich ist hier die Frage nicht geklärt, wo kommen die Güter eigentlich alle her, die natürlich hochgradig Commons-verschleißen sind, ne? Also die dann hier weiterverteilt werden, in Umlauf gebracht werden, kannst du wieder sagen, Doppelnutzung, Mehrfachnutzung, flottierende Nutzung und so weiter, spart natürlich Ressourcen, es wird weniger produziert und so. Aber ich glaube, was sozusagen der Kernpunkt erstmal von dieser Idee ist, ist sie setzt erstmal an was schon da ist, also sind schon jede Menge produzierte Güter im Umlauf. So kannst du dir also relativ gut vorstellen und sie macht einfach sehr greifbar, wie du das hinkriegst, dass du sozusagen aus dem Privateigentum zurück was in den Gemeindesitz holst. Wie das sozusagen konkret aussieht. Und wir haben ja dann eigentlich schon diskutiert, dass sozusagen diese Besitz- oder Eigentumsfrage nur ein Aspekt von Commons ist. Also das heißt eben in der Tat nicht, das commonsgerechte Produktion irgendwie dabei gelöst ist, aber du holst sozusagen mehr Sphären, mehr Güter aus der Sphäre des Privateigentums erstmal in die Kategorie von Besitz, von Gemeinbesitz. Und das finde ich sozusagen das sehr Sinnvolle daran. Also das ganze Konzept der letzten halben Stunde gibt es eigentlich schon seit der 10. Jahrhundert. Ich würde es Nachbarschaftssuche nennen. Ja. Mir ist gerade eBay eingefallen. Und dass ich mich immer ärgere, oder Amazon, ja, dass ich mich dann immer ärgere, dass ich denke, ey, die holen da die billigen Bücher aus irgendwelchem Ausverkauf, dann stellen die da rein und verkaufen die fürs Doppelte. Und das finde ich sozusagen als Geschäftsmodell. Das ist ja eine Verstörung, das ist aber keine Nachbarschaftshilfe. Bitte? Nicht bei eBay, bei Amazon, sorry. Nee, das ist keine Nachbarschaftshilfe. Und dieses Copyleft auf solche Güter nimmt es raus. Also da kannst du dann eben nicht irgendwo buchbillig einkaufen und teuer weiterverkaufen. Oder auf der Straße absammeln und weiterverkaufen. Und das ist ja sozusagen schon ein konzeptioneller Unterschied zu Sachen, die es schon gibt. Gut, Nachbarschaftshilfe ist nochmal was anderes. Aber hier, Nachbarschaftshilfe hat eben das Wort Nachbar impliziert ja eine räumliche Nähe. Hier auch. Das ist hier draußen, wenn du entlokalisierst. Innerhalb einer gewissen Peer-Community reisen können. Aber das Gut Buch, was hier als Beispiel jetzt herhält, ist natürlich nicht verschleißend. Ja, ich kann ein Buch, wenn ich es den sorgfältig behandle, beliebig oft nutzen, ohne es zu verschleißen. Und das ist der große Unterschied. Man muss mal zu den Gütern kommen, die sich verschleißen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Schritt. Von daher vielleicht gar nicht schlecht, erstmal mit den Dingen, die man einfach denken kann, anzufangen. Naja, soweit ist das vorbei. Zum Beispiel, also normale Güter verschleißen sich auch nicht sofort. Also wenn ich jetzt irgendwie Industriestaubsauger oder eine Bohrmaschine oder irgendwas zum Beispiel nutzen will und also weg möchte von dem, ich besitze das privat und habe das zu Hause, niemand weiß davon, also ist es doch eigentlich normalerweise. Nachbarschaften sind doch kaputt. Man weiß, weißt du, was in deinem, was im Nachbars Keller irgendwie alles herumliegt? Ja, also wir haben einen Keller, da stehen 8 Waschmaschinen und ich weiß, jede Waschmaschine. Welcher Mietvertrag? Also das ist die Waschmaschine von uns. Das ist der Irrsinn. Das ist, ja. Der steht im Keller. Ja. Und das Beste ist, wenn ich draußen den Rasenmäher anschließen muss, dann muss ich genau darauf achten, bei wem ich in welchem Stromkasten vor der Waschmaschine ich dann sozusagen für den Rasenmäher, wo ich für die Gemeinschaft was tue, noch anzapfe. Nämlich stehen noch 8 Rasenmäher wahrscheinlich vor denen. Nee, das nicht. Das ist einer, aber das ist sozusagen nur derjenige, der das also organisiert. Bei dem darf ich dann einstöpseln, weil ich habe nämlich unten gar keine Waschmaschine selber stehen. Deswegen. Wir haben Waschkeller. Ja. Vom Waschkeller kommt man direkt nach draußen. Nee, aber ich finde auch so einschrittlich nicht von wegen die Bücher verschleißen. Also weil, als du vorhin gesagt hast, um Bücher zu machen, braucht man ja eigentlich neuerdings nur noch einen Computer und einen Laserdrucker. Also das ist ja einfach nicht so, ja. Du brauchst jede Menge sozusagen materielle Bausteine und Bestandteile und so weiter, Chemie und alles, was du da hast. Man braucht noch 1 oder 2 Maschinen mehr, das war's dann. Ja, du brauchst Energie. Also du brauchst jede Menge Energie. Energie verschleißt in der Regel auch Boden und Fläche und so weiter und so weiter. Um erstmal diese Computer und die Drucker und den Tuner und so weiter herzustellen. Man braucht dafür wiederum Geld, wenn man das kauft. Und also hier geht es ja erstmal darum, nicht von Grund auf alles mal zu produzieren, sondern und also dann bei so einem Zweck, also es ist natürlich, ich hatte ja auch schon gesagt, es sind immer Dinge, genau wie es freie Software immer schon gab, bevor dieses Konzept freie Software existierte und dieses Konzept der GPL und diese ganze lizenzmäßige Formalisierung. Und das heißt, dass man einen Rahmen schafft für Praktiken, die schon da sind, damit man da, weil man da so einen Netzwerkeffekt ermöglicht, dass das halt was ist, was von mehr Leuten dann wahrgenommen werden, um auch die verschiedenen getrennten Communities eher in einen gemeinsamen Rahmen zu verbinden. Also zum Beispiel Creative Commons, diese Idee, dass man Inhalte frei zur Verfügung stellt. Das war ja auch nicht neu, aber Creative Commons, dadurch, dass sie so eine Familie von Lizenzen gemacht haben, haben dem Ganzen einen unheimlichen Aufschub gegeben, weil es dann was war und einfach jeder sagen konnte, ja, mach das doch so, da gibt es das und das kannte man dann, das sprach sich um. Es ist also netzwerkmäßig, dass immer mehr Leute sich an dem beteiligen und es halt nicht nur so lauter unverbundene Strukturen sind, sondern dass man so einen Rahmen schafft, wo sich jeder leicht einklinken kann, und auch die eigenen Ideen, was möchte ich denn, was mache ich denn gern, kommt da was raus, was andere was mit anfangen können und kann ich das so einbringen. Also hier zur Frage, warum man dann bei sowas hier mitmachen sollte, ist ja auch im Grunde wieder dieselbe Frage, warum machen Leute bei freien Funknetzwerken gibt oder warum schreiben sie freie Software? Also es gibt eine ganze Reihe von Antworten, also es gibt eine ganze Reihe individueller Motive, wo Leute dann durch eins oder durch mehrere motiviert sind. Also eins ist, dass man ein Bedürfnis nach etwas hat, was in diesem Projekt produziert wird, eben dass ich Software, also was Raymond Scratching and Itch nannte. Also man kratzt sich da, wo es juckt, man befriedigt sich ein Bedürfnis, was man selber hat und tut sich dafür mit anderen zusammen, dass man Software schreibt, die einem fehlt. Das ist zum Beispiel für ganz viele eine Motivation. Gemeinsam oder jucken, das jucken kommt oder so. Das war mal so ein Schön. Und dass das eben ja, auch über Software und anderes hinaus, dass eben man sich, und das gibt es halt schon, aber da fehlt noch ein bisschen so der Rahmen, dass man sich mit anderen zusammentut, um zum Beispiel dann so Farming zu machen und sich selber bis zu einem gewissen Grad mit Lebensmitteln zu versorgen. Das Zweite, das kommt bei diesen Sachen immer mit rein, das kann dazugehören, das kann auch ein ganz unabhängiger Grund sein, dass man einfach etwas gerne macht. Und da hatten wir ja schon verschiedene, es gibt halt Leute, die freie Software gerne, also die Software gerne schreiben, aber es gibt eben auch Leute, die gerne irgendwie im Garten auf dem Land tätig sind, die gerne irgendwie ja, Pflanzen anbauen, sich darum kümmern und dann, wenn man sagt, und da gibt es auch so diese sogenannte Permakulturbewegung, die genau in so eine Richtung geht, aber momentan halt mehr so Selbstversorgeranspruch, wo aber, glaube ich, oft auch was für andere abfallen könnte, wenn man da entsprechend ja, die Möglichkeiten bietet, sich da zu finden. Und ein weiterer Grund, sobald etwas so da ist, so eine solche Struktur, das heißt, sobald man selber etwas entnimmt aus so einem Netzwerk, wird man dann auch motiviert, einfach aus Gründen, dass man gerne, ja, aus psychologischen Gründen, dass man dann auch selber aktiver Teil dieses Netzwerks werden möchte, dass man halt auch selber der Community etwas zurückgeben möchte, weil es sich besser anfühlt, wenn man freie Software nicht nur verwendet, sagen wir mal, sondern wenn man beitragen könnte, dann auch selber was dazu beiträgt auf die eine oder andere Weise. Das ist auch, wenn eben Leute befragt werden, warum schreiben sie freie Software, also diese Motivationsstudien, das ist immer ein Grund, der immer wieder genannt wird. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, der in solchen, auf ganz anderen Gebieten eben relevant wäre. Oder auch ein Grund, der vielleicht nicht ganz so wichtig ist für die anderen, der auch manche motiviert ist, dass man eben etwas lernen will, dass man neue Techniken ausprobieren will, dass man seine Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet verbessern will, sei es, weil einen das interessiert, sei es, weil man denkt, dass man einen Job dann besser einsetzen kann. Ja, also dass man einfach selber die Eigenfähigkeiten ausbauen möchte. Und dann sowas wie Reputation, das war irgendwie bei der freien Software ja anfangs so, wo immer alle gesagt haben, ja, die Leute machen das, um Reputation zu kriegen. Das ist in vielen Fällen nicht so, aber es ist schon ein Grund, der manche Leute mit motiviert, das ist eine Motivationsquelle. Oder ja, auch weil man vielleicht dann, wenn man selber aktiver Teil über Community ist, sagen wir mal, selber bessere Möglichkeiten hat in der Community, zum Beispiel, wenn man selber zu freien Softwareprojekten beiträgt, dann hat man auch die eigene Stimme ein ganz anderes Gewicht, wenn man sagt, was da gemacht werden sollte. Also man kriegt irgendwie eine verbesserte Behandlung. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere Quellen. Also genau alles das, warum Leute in Wikipedia-Artikel schreiben, warum sie freie Software schreiben, das kann sich halt, wenn man entsprechende Infrastruktur schafft, auch in anderen Gebieten entfalten. Gut. Frage? Ja, von der Kategorie her, denke ich jetzt eigentlich an Psychologie und Ich-Konzepte. Also das ist ja auch nichts anderes, dass man im Grunde auf diese Art und Weise es organisiert, vororganisiert, ermöglicht, nahelegt, dass Menschen ein anderes Ich-Konzept entwickeln, also mit ihrem Umkreis und Verbindung und so weiter, als der typisch kapitalistischen Ich, als Eigentümer muss horten, damit ich und so weiter und so weiter. Und vielleicht könnte man es auch mal auf diese psychologische Variante bringen. Weil ich denke, ganz viele Sachen, die also diese exorbitante Gier zum Beispiel, die wir im Moment sehen bei allen Leuten, Ackermann und Co. oder so, da fragt man sich ja, was ist da psychisch denn eigentlich los? Dass jemand da überhaupt einen Sinn drin sieht und es ihm peinlich ist. Da muss man sich doch fragen. Dieses Konzept zum Beispiel der narzisstisch gestörten Persönlichkeit finde ich da recht wichtig. Einfach zu sagen, wenn ein Mensch nicht weiß, wie er Beziehungen haben kann und wo auch seine Grenzen sind und wie er das vermitteln kann. Wenn er das nicht lernt, dann kann er sehr leicht maßlos werden, ob über Macht, Herrschaft oder über Besitz. Und hier entsteht eigentlich etwas anderes, indem ich sozusagen am Kern versuche, ein Persönlichkeitskonzept leicht zu ermöglichen, wo genau dieser Ausgleich zwischen Persönlichkeit und Möglichkeiten und der Gemeinschaft auch wirklich angedient wird, vorbereitet wird. Das wäre natürlich auch der nächste Schritt zu den neuen Menschen, den wir uns da alle wünschen. So, also insofern finde ich, ist ja ganz deutlich eine psychologische, tiefenpsychologische Kategorie drin. Ja, also das, so solche Netzwerkeffekte, also wie sich die anderen verhalten, das hat natürlich immer auch immense Auswirkungen auf das eigene Verhalten zum einen und zum anderen eben wie ja, der Status in der Gesellschaft, den man hat. Also wenn man zum Beispiel horten ist, natürlich im Kapitalismus wird es irgendwo dadurch zur Notwendigkeit oder zur Motivation, dass man ja auch nicht weiß sonst, also wie geht es, ob man, wenn man diese Gelegenheit jetzt vielleicht reichen lässt, ob man es dann morgen nicht bereut, weil es einem dann an wichtigen Dingen fehlt. Aber wenn man darauf vertrauen kann, innerhalb, also wie bei freier Software, man weiß, ich brauche die Software mir nur dann zu installieren, wenn ich sie brauche, die ist dann immer noch da, ich habe da gar keinen Grund zu horten. Also dass man an die Dinge rankommt, wenn man sie braucht, dann ist das psychologisch hat auf einen ganz anderen Effekt, dass man sich eben nicht mehr so sorgen muss, dass man immer so vorsorgen muss, sondern dass man dann darauf vertrauen kann, dass das passiert. Aber ich denke doch nicht, auch wenn es solche Ansätze gibt, dass dann automatisch diese Persönlichkeitsstrukturen sich dann so ändern, weil das System geht ja durch die Leute durch. Und also ich meine jetzt wirklich so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Also vor ungefähr einem Jahr, da hat sich meine persönliche Situation ziemlich geändert. Und dann bin ich hinterher auf den Gedanken gekommen, weil ich zu Hause jetzt nicht mehr kochen würde, dass ich so zweimal in der Woche oder sowas, da gibt es so ein linkes Zentrum in Münster, Don Quixote, vielleicht da kochen würde. Dann ist also das Erste ist erstmal, man kennt die Leute alle irgendwie dieser linken Szene, da gibt es also jede Menge Differenzen, die dann, also ich halte mich da relativ raus inzwischen aus dieser Szene, weil die sich ständig kloppen über irgendwelche, alle möglichen Dinge. Und es gibt ja auch ernste Differenzen, zum Beispiel stellen wir das Antisemitismus oder Islam oder sowas gut. So, und dann hat mir hinterher so eine Frau, die ich persönlich kenne, gesagt, du bleib da mal schön weg, derjenige, der da jetzt kocht, ab und zu das so anbietet, der ist ungemein schwierig und du kommst mit dem gut aus und sobald du anfängst, so oberflächlich kommst mit dem gut aus, mit dem gemeinsam zu kochen, dann geht das bestimmt, dann bekommt ihr Riesenkrach und so und lass das mal schön bleiben. Also da ist gar keine, ne, also der war dann, wie du jetzt sagst, ich will den jetzt nicht denunzieren, aber ne, der bringt ja auch eine, also die Leute, die ja da agieren in solchen Zusammenhängen, gerade in den Resten der linken Szene, die sind ja nicht irgendwie anders in ihren Persönlichkeitsstrukturen. Ich finde, das ist immer so ein, also die Strukturen, die es in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, dass die wie in so einem Brennglas dann nochmal verschärft auftreten, auch aus meinen Erfahrungen, also es dann noch schlimmer ist oder so, ne? Ja, so würde ich es nicht sagen. Ich denke mal, in jedem Fall ist es ja generell so, wir alle verarbeiten auch ständig neue Erfahrungen, denke ich mal. Wie weit wir die dann umsetzen hinterher in unser Weltbild, unser Lebensgefühl mit anderen, ist eine zweite Frage. Aber es muss ja erstmal diese Erfahrungen geben. Also zum Beispiel wäre es für viele junge Menschen eine unheimlich gute Erfahrung, glaube ich, zu erleben. Ich bin in einem Projekt, ich arbeite ganz viel mit Vertrauen und werde nicht in den Arsch gekniffen, wie man so schön sagt. Ja, ich muss nicht vorsorgen, mich abgrenzen, mich absichern, sondern es kann auch so funktionieren und dieses Vertrauen ist ein gutes Gefühl. Dann ist es eine ganz zentrale Erfahrung, die ihn dann weiter suchen lässt nach ähnlichen Sachen und andere Sachen, die ihn wieder einzementieren, auch ablehnen. Aber diese Erfahrung muss ich eben auch erst machen. Insofern finde ich es unheimlich wichtig, bevor man sagt, das ganze System oder so, dass es eben Projekte gibt, in denen man sowas erleben kann. Und ich denke mal, dass, also zum Beispiel, jetzt komme ich dazu weit, Angst ist eines der zentralen Probleme von Persönlichkeitsstörung. Und ich höre hier ständig Vertrauen. Und das ist das Gegenteil von Angst. Und ich denke mal, in diesem Sinne ist es unheimlich gut, Vertrauen einzuüben und dadurch zu lernen, es geht auch ohne Angst. Also ich habe das gestern Abend live erlebt und es ist halt ganz gut, dass wir das gerade thematisieren. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin gestern in einer Debatte, also auch einmal als Antisemit beschimpft worden. Was? Als Antisemit beschimpft worden von einem Teilnehmer. Und zwar, weil ich den Zusammenhang zwischen Zinswirtschaft und eben Antisemitismus versucht habe, mit einem anderen Teilnehmer zu erklären. Das hat einer mitgehört und da fing an, du bist ein Antisemit! So, richtig, und ich habe richtig den Schmerz in der Brust gespürt. Ne? Also so richtig diese Gewalttätigkeit der Kommunikation habe ich gespürt. Ne? Also das fand ich schon ziemlich heftig. Ich habe dann also versucht, das zu ignorieren, habe dann weiter diskutiert, weil ich denke, ich habe einfach nur auf einer sachlichen Ebene versucht, ein Phänomen zu beschreiben und wollte überhaupt nicht werten. Also das ist jetzt eine Seitendebatte, ich würde vorschlagen, wir kommen mal wieder nicht auf. Also die ist sehr aufgeladen. Heute gibt es ja auch keine Antisemiten mehr. Früher haben die Leute stolz gesagt, Antisemitenverein organisieren. Ja, ja, nee, aber das ist schon. Wolltest du nochmal abschließen? Ja, also diese Strukturen, die halt in so einer. Jetzt geht es um die Frage, weil die Debatte jetzt führt. Ja, habe ich ja gesagt. Habe ich ja dafür plädiert, die nicht zu führen. Ja. Also die Frage, die ja immer wieder kam, war bei sowas, ja, wie sieht es denn eigentlich mit den Produktionsmitteln aus? Und bei sowas, wo kann man jetzt anfangen? Da ist es ja die Frage, wie sind denn die Eigentumsverhältnisse? Das hatte ich schon ein bisschen kurz erwähnt, aber kann man hier mal noch ein bisschen genauer darüber sprechen? Also das eine, dass die Güter, die geteilt werden und die Produktionsmittel, die sind ja anfangs immer erstmal Privateigentum. Wenn sie dann aber von den Leuten zum Teil des Netzwerks deklariert werden, diese zur Verfügung stellen, dann werden sie ein Privateigentum, was immer noch Privateigentum ist, was aber irgendwie de facto dann einen Commons-Status für beschränkte Zeit zumindest erhält, der aber dafür diesen Begriff granted, also zur Verfügung gestelltes Eigentum, bis du weißt jetzt noch nicht, wie man das gut auf Deutsch sagt, dass eben Privateigentum von den Leuten genutzt. Ja, vielleicht bei Stiftung, ja. Also sowas wie diese WLAN-Knoten, die sind Privateigentum, die werden aber ein Teil dieser gemeinsamen Infrastruktur. Solange der Privateigentümer sie in dieser Infrastruktur enthält, er nutzt sie nicht nur selber und er nutzt sie auch nicht, um damit Geld zu verdienen. Heißt, das Privateigentum wird auf eine andere Weise genutzt, als es sonst üblich ist. Darüber hinaus könnte es dann aber auch noch eine besondere Form von Eigentum geben. Da wäre dieser, wo man versucht, diesen Commons-Status mehr rechtlich abzusichern. Ich habe da erstmal diesen einen Begriff Common Property, also gemeinsames Eigentum für entwickelt, für verwendet. Das heißt, dass man sagt, diese Dinge sind offiziell Teil der Commons, die können nicht mehr aus den Commons herausgegeben werden. Das muss also auch irgendwie rechtlich abgesichert werden. Das heißt, man bräuchte im Grunde, weil sowas erstmal nicht direkt vorgesehen ist, müsste man überlegen, ob man das irgendwie qua juristischem Hack absichern kann, ähnlich wie die GPL so ein juristischer Hack ist, das eigentlich die Idee des Copyrights gegen sich selber wendet und auf den Kopf stellt, ob man auch diese Eigentumsform also schaffen kann, Eigentum, was dann halt keine Möglichkeit mehr hat, dass es zum Beispiel verkauft werden kann, dass also sicher ist, dass es de facto immer Teil der Commons bleibt. Wie man das dann am besten absichert, muss man vielleicht noch überlegen, aber erstmal, wie könnte es überhaupt zu solchem Gemeineigentum, zu solchem gemeinsamen Eigentum entstehen? Erstmal muss ja irgendjemand das privat zahlen. Aber eine Möglichkeit, um dann Privateigentum in Gemeineigentum umzuwandeln, ist, dass die Privateigentümer sich ihre Kosten erstatten lassen. Hier wäre eben die Idee, wir haben ja innerhalb dieses Netzwerks, wenn jemand zum Beispiel eben die Bücher produziert für andere oder Nahrungsmittel produziert für andere, es entsteht erstens Aufwand, der Aufwand wird nach diesem Modell einfach erbracht, der wird nicht verrechnet. Es entstehen aber zweitens, soweit das ganze Teil einer kapitalistischen Umgebung ist, entstehen aber auch Kosten für Dinge, die man noch nicht selber produzieren kann, sondern die man einkaufen kann. Und dass also die Produzenten da sagen, ja, wir versuchen diese Kosten wieder reinzukriegen, indem wir die Leute um eine Beteiligung bitten an diesen Kosten. Und zwar so lange, also die Leute, die da nutzen unsere Güter, so lange, bis wir die Kosten drin haben. Das aber nicht als verpflichtender Beitrag, sondern nur so als Vorschlag eher. So wie wir heute gesagt haben, ja, es ist idealerweise trägt jeder was für die Kosten bei, aber wie hoch oder so, das entscheidet dann jeder selber. Dass also auf diese Weise so die Kosten, die anfallen, auf die Leute, denen es nutzt, umgelegt werden, aber ohne dass da streng gerechnet wird oder ohne dass jeder zwangsläufig was beitragen müsste. Und dann diese Kostenrückgabe heißt aber eben auch, dass das Privateigentum, was diese Leute erstmal haben, dann dadurch, dass sie Geld einsammeln von anderen, auch formell aufhört, ihr Privateigentum zu sein. Sonst würden die anderen ja nichts geben, wenn sie denen einfach ermöglichen, ihr Privateigentum nochmal zu bezahlen und dies dann aber trotzdem verkaufen können. Dann hätten sie einfach, ja, also der Eigentumsstatus muss sich dann ändern, das muss eben ein gegenseitiges Agreement sein, dass man sagt, dieses Eigentum ist dann aber auch formell Teil der Commons und kann nicht mehr verkauft werden, kann nicht mehr privatisiert werden. Ja, weitere Möglichkeit ist eben, wie heute Wikipedia und Ähnliches sich finanziert, dass man einfach um Spenden sammelt, die es Spendenbitte, die es ermöglicht, bestimmte Dinge zu kaufen oder bestimmte Dinge, die man schon gekauft hat, am Laufen zu halten. Oder dass jemand einfach Güter, die er selber nicht mehr braucht, ganz, ganz offiziell schenkt und auf seine Eigentumsrechte dann auch dauerhaft verzichtet. Ja. Also ich habe da noch eine Idee, ich weiß jetzt nicht, ob die genau hier reingehört, die Dinge sozusagen in die Commons reinkommen könnten, weil du das ja auch vorher thematisiert hast, dass das Common-Network einerseits zwar ein Pool ist, sozusagen, in dem sich Commons sammeln, aber die Frage, wie sie produziert werden, dort noch nicht so stark ist, dass es gibt eben die Sources, hast du ja erwähnt. Aber also eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, ganz spontan, ist, dass es eben auch so eine Art Unternehmen gibt, die letztlich gemeinnützig sind und vielleicht dann auch eine spezielle Organisationsform haben, die man unter Umständen dann vielleicht auch eben als gemeinnützigen Verein organisieren könnte und die eben sozusagen, also ist jetzt die Frage, es ist ganz spontan, ob man das will, aber die würden dann halt noch im Kapitalismus produzieren und wenn sie halt einen Profit machen, dann könnten sie zum Beispiel den Profit, sagen wir mal, als Güteranteil dann sozusagen in die Commons überführen. Also sagen wir mal, das Produkt, was sie anbieten, verkauft sich gut, sodass halt 10% der Güter sozusagen dann übrig bleiben oder so. Dann könnte man diesen, das sozusagen, was über den Selbsterhalt hinausgeht, sozusagen dann vielleicht in die Commons überführen. Wobei man dann natürlich überlegen muss, ob man das will oder ob man sagt, das ist doch noch zu viel vom Alten drin. Es gibt, es gibt ja auch Firmen schon so, die eben freie Software, um freie Software herum eine kommerzielle Infrastruktur herum aufbauen, aber dann auch selber sagen, ja, wir tragen was bei zur Community, indem wir eben Entwickler, sagen wir mal, finanzieren und dass wir die Entwickler bezahlen dafür, dass sie freie Software entwickeln. Oder bei der Wikipedia gibt es so Projekte, also es gibt ja die Wikipedia auch auf DVD, das ist erstmal eine kommerzielle Ausgabe von einer kommerziellen Firma und die verdienen damit Geld. Sie sagen aber auch, ja, wir stellen von jeder verkauften DVD geht halt so und so viel ein gewisser Anteil an die Wikipedia Foundation, um dann die Kosten, die Wikipedia für Server und so weiter was zahlt, aufzubringen. Also sowas, dass irgendwie die Firmen sich an so einer Infrastruktur beteiligen, auch das ist natürlich möglich. Ich meinte das jetzt anders. Also ich meinte sozusagen schon so, dass alles komplett, also sozusagen statt Profit, wandert das, was sozusagen über ja, das gut, ist schon ein etwas anderes Projekt. Konzept sozusagen. Ja, das wäre man gar keine Firma mehr. Aber in dem Fall geht es eben nicht mehr um Profit. Ja. Aber hat es denn sowas nicht gegeben? Schon so Kooperativen und so Arbeiterbetriebe, die den Anspruch, also in Arbeiterhand, die den Anspruch gehabt haben, also was sie an Profit erwirtschaften, dass das eben wieder irgendwie zur Verfügung gestellt wird? Ja, sicher. Ich meinte jetzt ja nur in dem Sinne, dass es eben dann, also bei einer klassischen, weiß ich nicht, solchen Initiative würde es ja dann in die Initiative reinfließen und hier fließt es dann halt in den Commons Pool. Ach so. Genau, eine kurze Frage. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es überhaupt das Konzept Public Domain, mal im Angelsächsischen? Gibt es das als ist etwas, was Bestand hat? Also ja, also das ist halt kein, aber der Public Domain ist ja dann für immaterielle Güter, ja, die nicht mehr copyright geschützt sind. Ja. Aber das gibt es auch. Es gibt natürlich auch. Also gibt in Kontinentaleuropa gibt es Public Domain eigentlich. Okay. Copyright ist. Nicht. Naja, doch. Also oder es gibt Sachen. Gemeinfreiheit. Doch, also von Werken natürlich. Immer wenn der Autor lang genug tot ist, dann das ist es Public Domain. Ja, die Gemeinfreiheit. Also die Brüder der Grimm zum Beispiel. Ja. Das gibt es ja nur für immaterielle Güter. Ja. Ja, also hier, es gibt natürlich auch sowas im Leben, also es gibt natürlich auch Staatseigentum anderer Formen oder Stiftungseigentum oder so. Aber da muss man halt eine geeignete Form finden, um diesen Status dann abzusichern, der auch dem Recht entspricht. Na, also das wollte ich gerade nochmal fragen. Wieso gehst du davon aus, dass es da einen Legal Hack geben muss? Du hast ja sozusagen unheimlich viele Formen von Gemeineigentum gesetzlich geregelt. Ne? Und die einzige Bedingung sozusagen, um diese Nichtveräußerung, um die es ja geht, durchzusetzen, ist, alle Mitbesitzer müssen zustimmen. In der Regel ist es so. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen, wer zustimmen muss und wie und was und so. Aber in der Regel ist es so, ja. Und deshalb beim Staat, also staatliches Eigentum ist ja eine konkrete Form von Gemeineigentum und da gehst du eben davon aus, dadurch, dass wir unsere Regierung gewählt haben, die Weisen werden schon entscheiden, jetzt privatisieren sie die Bahn und die sind dazu legitimiert und man geht davon aus, das Volk ist damit einverstanden. So, dann gibt es ein bisschen Stress und in der Regel läuft es aber alles trotzdem. Aber wenn du das sozusagen, wenn du hier als Kollektiveigentümer im Grunde eine hinreichend große Gruppe definierst, deren explizite Zustimmung vorliegen muss, dann kann es Veräußerung eigentlich gar nicht mehr geben. Ja, genau. Das und zwar bedeckt von der aktuellen Rechtslage. Legal Hack hatte ich gemeint, weil eigentlich ist ja die Idee, dass es erstmal keine Gruppe gibt, aber es muss also, dass zumindest keine Gruppe, die vorher sich als Gruppe konstituiert, während für das Rechtssystem, dann brauchst du ja so eine Gruppe von Eigentümern, aber dass du einfach sagst, im Grunde jeder registriert sich per Internet oder so, wird dann pro forma Eigentümer. So ist es. Und wenn ein Eigentümer Veto einlegt, dann kannst du nicht verkauft werden, dann ist es de facto geschützt. Also sowas genau. Kann man so, also machen, eigentlich das ich, kann ja, man das ganz, glaube ich, gut mit denen. Das ist halt ein bisschen legal, würde ich sagen, aber klar, also kann man es auch. Ja, aber da gibt es ja auch andere Konstrukte, zum Beispiel für Häuser gibt es ja dieses Mietshaus-Syndikat, was ja explizit auch Rechtsformen sucht, halt, wie man halt eine Selbstverwaltung von Häusern hinkriegt, wo aber das Veräußerungsrecht irgendwie weg ist. Und die haben da schon so Legal Hack, glaube ich, das ist ähnlich, also auch da ist es ja so, dass im Grunde verschiedene Gruppen daran beteiligt sind, dass halt der Verein schon sagt, wir verkaufen es nicht und selbst wenn er sich dann umentscheiden würde, dann müssten nur die anderen blockieren, also wenn die sich nicht alle einigen, dann wird es halt nicht verkauft. Miete ist ja gerade ein schönes Beispiel, wo Eigentum und Besitz auseinanderfällt. Genau. Der Mieter kann die Wohnung nicht verkaufen, obwohl er sie besitzt, also er wohnt halt drin. Aber nur der Eigentümer kann es im Prinzip, ist das ja, also legal. Das der Mieter ist ja nicht nur ein Nutzer, der Besitzer ist ja, genau, der Besitzer. Ja, aber der Mieter kann die Wohnung weiterverwerten, indem er die untervermietet. Ja, aber er kann sie nicht verkaufen. Ja. Darum geht es ja hier. Nee, der Mieter muss den Vermieter fragen, bevor er untervermietet. Ja. Also du hast Pächter, nur ein Nutzungsrecht und kein Eigentumsrecht. Genau. Das ist ja. Hat es nicht was zu tun auch mit der Größe des jeweiligen Systems? Verabredungsmöglichkeiten und so ist ja wirklich schön, aber wenn ich dann also wie zum Schluss auf eine supranationale oder globale Ebene gehe, dann ist ja möglicherweise doch notwendig, dann irgendwelche Rahmenbedingungen zu haben, die über Zustimmung riesiger Gruppen hinausgehen. Ne? Ja, wichtig ist hier ja de facto, dass die Rahmenbedingungen erstmal nur so sein soll, dass die Zustimmung halt zur Reprivatisierung gar nicht mehr gegeben werden kann. Das andere, also wie deine Entscheidungsrechte sind, darüber gut, aber sage ich gleich noch was. Aber was unterscheidet jetzt zum Beispiel sowas wie Public Domain von GPL? Das habe ich noch nicht verstanden. Public Domain heißt einfach, dass jeder was mit der Software oder so machen kann, beliebige Sachen machen kann, wie er will. Während GPL hat dann auch diese Copyleft-Regelung drin, dass du, wenn du die Software weiterentwickelst, dann muss dir deine weiterentwickelte Version selber wieder GPL sein, also selber wieder frei zur Verfügung stehen. Das ist bei Public Domain nicht so. Die kannst du einfach wieder deprivatisieren. Und bei Common Property hier willst du eben auch gerade diese Reprivatisierung aus. Aber das geht auch mal mit dem nächsten, dann kommt ja nicht mehr. Na, du kannst halt irgendwie deine eigene Version machen. Aber die kannst du dann, wenn du ein bisschen was änderst, dann ist sie wieder deine eigene. Was eine Lizenz für das BSD-Lizenz dazu. Ah ja, genau. Bei Microsoft hat der von BSD auch was genommen. Noch ein dritter Punkt, wie man hier diese Kosten, oder eigentlich ein ähnlicher Punkt, wie man diese Kosten, die für Common Property entstehen, aufbringen kann, ist, dass man diese Kurs-Recovery sozusagen vorher macht. Also Kurs-Recovery würde heißen, dass erstmal jemand das Geld durchhießt, die Dinge kauft und nachher dafür sorgt, dass er das Geld wieder reinkriegt. Man kann auch umgekehrt erstmal eine Sammlung machen, dass man sagt, es wäre doch schön, wenn wir hier in unserer Nachbarschaft oder so einen Raum für gemeinsame Produktion haben, dass man erstmal sammelt, bis das nötige Geld zusammen ist. Und dann, wenn das Geld zusammengekommen ist, dann kauft man eben diese Dinge damit. Und das heißt, ja, man schaut erstmal, das ist dann, hat man nicht so diese Belastung für Einzelne, man kann halt erstmal schauen, ob es funktioniert. Auch so vielleicht per Treuhandkonto oder so, dass eben, wenn da nicht genug zusammenkommt, dann kriegen die Leute, die gespendet haben, ihr Geld wieder zurück. Und so für mein Eigentum, das würde dann heißen, erstmal ist es ja zum Beispiel Produktionsmittel, die von einem Projekt, von einer Quelle genutzt werden. Und dieses Projekt ist ja weiterhin von der Idee her weiterhin Maintainer dieser Güter, kann sie also weiterhin nach eigenem Gutdünken benutzen. Aber es wird dann eben genutzt, um Dinge zu produzieren, freie Dinge, die Teil dieses Commons-Netzwerks werden. Das heißt, die Reprivatisierung ist ausgeschlossen. Wenn das Projekt sagt, wir haben keine Lust mehr, wir machen jetzt den Laden dicht, dann ist es im Grunde in der Pflicht, das müsste man dann auch so absichern, dass es halt die auch selber über dieses Commons-Netzwerk wieder weitergeht, dass sie Teil des Netzwerks bleiben und dann jemand anders finden, der sich dann weiter darum kümmern. Von der Logik her, damit das Ganze Sinn macht, macht es dann auch Sinn zu sagen, ja, Common Property ist transitiv, denke ich, macht Sinn, dass also, wenn man dann was hat, dann sollte das selber wieder Gemeineigentum werden, was eben nicht wieder reprivatisiert werden kann. Müsste man vielleicht nicht machen, wäre aber wahrscheinlich eine gute Motivationsquelle, warum Leute dann dazu beibringen. Und Motivation ist natürlich diese Kosten, das ist halt was man von der Idealvorstellung immer minimiert. Also wenn irgendwie genug Dinge erstmal Teil dieses Commons-Netzwerks sind, dann fallen immer weniger Kosten an, weil immer weniger von extern dazu gekauft werden muss. Solange es Kosten gibt, kann man eben auf diese Weise dann damit umgehen. Dann ist natürlich immer noch die Frage, wir wollen ja eine Versorgung sicherstellen, aber wie weit kommt man mit der Versorgung? Es ist ja nicht unbedingt genug für alle da. Also zum Beispiel Projekte, die jetzt Nahrungsmittel produzieren für die Leute erstmal in einer bestimmten Gegend oder Kleider, Bücher, was es da so geben kann an freien Projekten. da ist ja erstmal nicht automatisch genug da. Also eine Idee, wie man so versuchen kann, das zum Teil in Einklang zu bringen, ist sogenanntes, das technisch gesagt, Load Balancing, dass man schaut, wer hat Kapazitäten an Projekten, die produzieren, wo ist vielleicht noch was übrig, und dann Leute sagt, okay, in eurer Gegend gibt es nichts, aber versucht es mal irgendwie beim nächsten Projekt, da ist vielleicht eher was zu holen. Dass man so die Sinks, die Leute, die was gerne verbrauchen wollen, und die Sources, die Quellen, die was produzieren, in Einklang bringt, indem man da schaut, wo sind die Kapazitäten. Und ansonsten ist es so, dass die von der Idee her, dass die einzelnen Projekte ja eigenständig sind, durchaus also selber entscheiden können, wie sie die Güter, die sie produzieren, verteilen. Spielregeln, die man da vielleicht ohne verpflichtend, aber so als Empfehlung machen könnte, dass Projekte eben durchaus erstmal für den Eigenbedarf produzieren können. Das ist diese Regel, die wir auch schon hatten, Benny erläutert hatte, share what you can. So. So, ich bin gleich durch hier. Ich würde sagen, wir machen den Vortrag nicht zu Ende, oder ist? Ja, es ist nicht sehr oben. Ja, aber ich bin gleich durch mit diesem Thema und dann können wir erstmal eine Pause machen. Ich muss mich verabschieden. Ich wünsche euch noch frohes Diskutieren. Okay. Ja, tschüss. Gute Fahrt. Ja. Wir können auch erstmal eine Pause machen, dann geht es noch weiter. Also, hier. Also, wie geht man damit um, dass nicht genug für alle produziert werden kann? Also erstens wäre eine Möglichkeit, dass Projekte eben für den Eigenbedarf produzieren und darüber hinaus, was sie selber nicht brauchen, das anderen zur Verfügung stellen. Also wer auf die eine oder andere Weise zu einem Projekt beigetragen hat selber, der kriegt dann eben Priorität. Genau wie es bei diesen WLAN-Toten ist, wo die Leute auch das teilen mit anderen, was sie selber nicht brauchen. Und ansonsten, von der Idee her, sollten sich die Maintainer halt hier etwas zur Verfügung stellen und können sich ja selber umgucken. Aber dass man eben erstmal schaut, vielleicht auch per Selbstevaluation der Leute, brauchen die es jetzt dringend oder ist das mehr sowas nice to have? Dass Leute, die irgendwie ein dringendes Bedürfnis haben, dann Priorität kriegen, aber auch das natürlich nicht strikt geregelt. Eine weitere Möglichkeit, wenn man entscheidet, wenn verschiedene Bedürfnisse sind, die nicht alle befriedigt werden können, ist, dass man diejenigen bevorzugt, die selber Beiträge leisten, im weiteren Sinne, die also selber aktiv zu dem Netzwerk beigetragen haben. Sei es ja auf die eine oder andere Weise oder eben auch die früher was beigetragen haben, die jetzt aber zu alt sind oder krank sind oder die Kinder von Beitragenden, dass die auch wieder so auf lose Weise priorisiert werden über denen, die gar nichts gemacht haben, die man zwar gerne auch versorgt, aber erstmal von der Idee her, wir versorgen erstmal uns und wer mitmachen kann, mit ist halt auch noch versorgt, aber das alles nur als Empfehlung, nicht als strikte Spielregeln und sonst halt, dass Leute Bedürfnisse anmelden und dann versucht man diese Bedürfnisse, sofern es geht, abzuarbeiten. Man hat also so eine Art Queue. Aber das sind alles Regeln. Von der Idee her ist es natürlich immer, manche sucht, vielleicht kann man irgendwann genug produzieren. Bevor man das kann, müssen halt letztlich die Maintainer entscheiden, wie sie damit umgehen und dass Leute versorgt werden. Also, um das Ganze nochmal zusammenfassen, die Idee für dieses Modell wäre eben, dass man erstmal wie bei Creative Commons so eine Familie von Nutzungsagreements macht, ähnlich wie dieses Decoupiering Agreement, die so die Nutzung von solchen Shares, von solchen geteilten Gütern, die Nutzung von Floaters, von Fließgütern regeln, mit den verschiedenen Eigenschaften, Constraints, die man da anwenden kann oder nicht, ob es permanent sein soll, ob es transitiv sein soll und so weiter. Dass man da also so eine Familie von Nutzungsbedingungen hat, die Leute anwenden können. Zweitens, dass man eine dezentrale Softwareinfrastruktur schafft, wo eben Leute suchen können, finden können, also selber erstmal Güter auf diese Weise zur Verfügung stellen und schauen können, was gibt es an Gütern in ihrer Nachbarschaft, darüber hinaus auch Projekte initiieren können, sich also mit Gleichgesinnten in der Gegend zusammenschließen können, die finden können, vielleicht ein bisschen Infrastruktur kriegen können. Also dass man so eine, oder auch, dass man erstmal sammelt, was ist denn an Bedürfnissen da, also was ist nicht nur, was Leute gerne machen würden, sondern auch, was gerne, Leute gerne hätten. Dass man da so eine Art Wunschlisten, also ehrlich, wir hatten, glaube ich, mal diesen Begriff, der, Benny hatte, glaube ich, mal kurz erwähnt, dass es so Zeichen gibt, so Stickenergie, also Wunschlisten in Wikipedia, oder ich hatte es auch erwähnt, Wikipedia eben die Most Wanted Articles und hier auch die Artikel, die am meisten nachgefragt sind in meiner Nachbarschaft sozusagen in Gütern, dass Leute, die gerne was kreativ tun wollen, aber nicht genau wissen, sich an sowas orientieren könnten, was ist denn eigentlich überhaupt Bedarf. dass man so eine Infrastruktur schafft. Hypothese ist also, zum, was wir so schon gemerkt haben bei freier Software, dass Leute gerne etwas tun, was anderen nützlich ist. Und ja, da gibt es diesen Begriff der Selbstentfaltung. Also man tut was, was man selber gerne tut, was aber auch anderen gleichzeitig nützt. Man ist auch gerne Teil einer Community. Also man ist nicht gerne nur passiv und lässt sich von anderen versorgen, sondern das ist was auch durchaus, was theoretische Gründe gibt, wie Holzkamp, was Stefan da erläutert hatte, einerseits praktische Erfahrungen an sowas wie freie Software, Wikipedia. Also Leute tragen einfach selber gerne was bei. Das heißt, wenn so eine Community entsteht, hat sie so eine Art Netzwerkeffekt, dass man dann vielleicht erstmal aktiv, später aktiv reingezogen wird, obwohl man erstmal nur passiver, oder gerade weil man erstmal nur aktiver, passiver Konsument ist. Die Idee des Netzwerks wäre also erstmal eine geeignete Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und dann zu hoffen, dass aufgrund dieser Infrastruktur sich eine Produktion entwickelt, ähnlich wie Creative Commons eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat für das Teilen von Informationen und da unheimlich was mit in Gang gebracht hat, dadurch, dass Leute das einfach genutzt haben, dass man einfach schaut, wir machen erstmal so diese Infrastruktur und schauen dann, was sich entwickelt und ja, dann gehen wir weiter. Mhm.